Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines internettauglichen Aushilfs-Jedis, Folge 67. Es ist mal wieder die Zeit im Jahr, in der Lebkuchen verspeist wird und Weihnachtsmusik losgeht. Okay, eigentlich ist es noch nicht so weit. Es stehen nur schon alle Sachen im Laden, aber Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber es gibt bereits das Pottwichteln. Zumindest kann man sich dafür anmelden. Und der Aushilfs-Jedi wird auch dieses Jahr wieder daran teilnehmen. Ebenso mein Podcast zusammen mit dem Zeilenende Die Elite. Wir werden wieder teilnehmen und freuen uns schon riesig. Vor allem freuen wir uns natürlich darauf, rauszufinden, wen wir bewichteln dürfen und freuen uns darauf, rauszufinden, wie wir das umsetzen. Denn letztes Jahr war es dann durchaus spannend, die goldene 10, die wir ja als die Elite bewichteln durften, da haben wir uns dann tatsächlich nicht nur den einfachen Weg genommen und unsere Spiele genommen, sondern tatsächlich noch Meinungen von außen geholt. Das wird dann in dem Fall wahrscheinlich dieses Mal nicht der Fall sein, aber dafür haben wir eine andere Herausforderung oder möglicherweise einfach nur ein sehr, sehr spannendes Thema. Spätestens wenn Nackt im Kopf wieder dabei ist, werden wir vielleicht auch denen zugelost und dann dürfen wir über ja, Liebe, Sex und Partnerschaft erzählen und das kann ja durchaus heiter werden. Als der Aushilfs-Jedi hatte ich ja letztes Jahr ein Interview mit dem Zeilenende, bei dem er mich, glaube ich, ziemlich an die Wand gequatscht hat. Ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Sätze geschafft. Alles andere hat das Zeilenende dominiert. Es ging um Brettspiele und da hat er mich mehr oder weniger geplättet. Entsprechend, das war für Only for Your Information. Also wir sind gespannt, was es für Formate geben wird mit unseren Pottwichtel-Kandidaten, die uns bewichtelt hatten, waren wir ja leider nicht ganz so glücklich und zufrieden. Spätestens wenn natürlich einfach nur jemand irgendwas erzählt, ohne Intro, ohne alles, ohne Gemucks, wird's halt ein bisschen albern und ja, die Elite wurde ja bewichtelt, indem jemand einfach nur einen Wikipedia-Eintrag vorlas. Das ist natürlich nicht wirklich zufriedenstellend. Entsprechend drücken wir die Daumen und hoffen, dass es dieses Jahr besser wird. Vor allem da die Elite ja in der Zwischenzeit auch schon ein Jahr alt ist und man jetzt dann tatsächlich so ein bisschen merken könnte, wie die Struktur von die Elite aufgebaut ist, wie die Sendung strukturiert ist. Da ist natürlich immer ein Sponsor dabei. Früher hatten wir noch die Haltestellen und so weiter. Also dementsprechend, Pottwichteln 2017 wird spannend. Läuft noch die Anmeldung bis, ich glaube, bis in die erste Novemberwoche hinein. Aber ich schaue gerade mal nach, damit ich hier keinen Unfug erzähle. Der Zeitplan sagt, man kann sich anmelden bis 9.11. Also, ja, bis 9.11. Wer also bis zum 9.11. noch Lust und Laune hat und einen eigenen Podcast hat, kann daran ja teilnehmen. Letztes Jahr waren es eigentlich ganz, ganz viele, viele Podcasts, die da teilgenommen haben und es war eigentlich ganz spannend. Also da, wenn ich euch zugelost bekomme oder ihr mich zugelost bekommt, ich würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich jetzt auch erstmal am 8.11. auf die Elite, denn wir haben, so wie es ausschaut, Talk 30 to me zu Gast. Also auch das wird sehr, sehr spannend. Wir haben da schon eine ziemlich lustige Idee, wie wir die beiden Jungs ins Interview kriegen und was wir da machen werden und dementsprechend, das wird schon spannend. So viel von heute, so viel für heute. Pottwichteln 2017. Jo. Viel Spaß damit. Bis denne.